vor sich sitzen und so. Und dann teilen es halt alles nicht so richtig aus. Und dann passiert es auch, dass sie in Abstellräumchen gehen und alles und den Rektor schmeißen. Er war Fritz und Pädagoge, groß von geistiger Potenz, Mitglied einer freien Loge, leidend nur an Dekadenz, denn die Teenies in seiner Klasse, die machten ihn krank. Vor allem die gut gebaute in der ersten Bank. Das Röckchen zu kurz, der Pulli zu eng, saß sie da. Wie gut, dass man ob seine Bart, seine Röte nie sah. Die Karriere war ihm sicher, seine Rente ebenso. Seine Alte liebt ihn nicht mehr, da machte Fritz die Kleine froh. Er brachte ihr alles bei, was ein Lehrer so kann. Und sie schmolz dahin vor diesem klugen Mann. Französische Turnen erklärte er ihr genau. Und sie lernte eifrig für das Abitur der Frau. Wow, wow, wow, wow. Es war Pech, das ausgerechnet, als er sie nahm. Der Direktor in das Abstellräumchen kam. So nahm dann das Verhängnis seinen Lauf. Sie hängt sich tot und Fritz, der schoss sich auf. Der Herr hieß mit Zunamen übrigens Motz, Fritz Motz. ein Onkel einer tragischen Familie. Mensch, diese? Ja, jetzt beschreiben wir die Mutter Motz. Liese Motz, Liese M., die ist 49 und kommt in die Wechseljahre. Der Fachmann nennt das Klimakterium. Es hat sich besser gereimt als Wechseljahr, da vorher mal.